Robert von Anjou hatte natürlich sein vererbtes Königreich Neapel nicht als vorgeblich universalpäpstliches Lehnsreich aus der Hand des Papstes Clemens empfangen, wie die Geschichte uns einreden möchte. Aber Robert war mit Frankreich, dem Ursprungslande seiner Familie, durch Bande der Tradition und Bildung verbunden und Clemens war es in Avignon gelungen, sicher auch mit klingender Hilfe seines päpstlichen Kammerrendanten, ihn für seine Interessen einzuspannen. Kurz vor Heinrichs des VII. Ankunft in Italien war Robert, vom Papst Clemens in Avignon kommend, auf der Heimreise in sein Königreich erfolgreich bemüht gewesen, in Oberitalien für die gallikanische Sache zu werben. Es war nun die dem deutschen König von seinem Vater und Führer Clemens übertragene Aufgabe, diese von Robert eingeleitete Gallikanisierung Ober- und Mittelitaliens mit aller Energie weiterzutreiben. Robert sollte in seinem Königreiche für die Sache des französischen Dogmas tätig sein. Italien war also gleichsam in eine gallikanische Zange eingeklemmt. Heinrich der VII. Ist als Werkzeug der Kurie zu Avignon nach Italien gekommen und seine Aufgabe und sein Vorhaben war, den Gallikanismus in Lombardien und Tuscien mit politischer Macht durchzusetzen. Sogar die gefälschte Überlieferung gibt diesen Tatbestand zu, in dem Sinne, dass Heinrich für Papst und Kirche in Italien wirken sollte. Es handelt sich, wie gesagt, um die Frage nach der Ursache von Heinrichs Italienfahrt. Alle Angaben der Quellen, nach denen der deutsche König über die Alpen gezogen sei, um sich in Rom die Kaiserkrone zu holen und den verblichenen Glanz des Reiches wieder aufzufrischen, sind gemäß der Generaltendenz der Fälschungsaktion glatt erlogen. Heinrich ist auch keineswegs als der Mann über den Parteien, als der Friedensbringer und Versöhner in Italien tätig gewesen. Von Anfang an hat er vielmehr im heftigen Kampfe mit den Gegnern gestanden. Welches waren seine und des Papstes Gegner? Wir wissen es. Seine Gegner waren die Ketzer, das heißt die gottgläubigen und freien Christen, die auch in Italien von organisierter Dogmenreligion und Priesterschaft nichts wissen wollten. Ketzer und Kirchenchristen, das war die wahre Signatur der italienischen Parteigegensätzlichkeit. Will man die hergebrachten Parteinamen richtig anwenden, so hat man die Ketzer als Ghibellinen, die dogmatischen Kirchenchristen als Guelfen zu bezeichnen. Nun wird man nicht verfehlen einzuwenden, aber Heinrich hat doch gegen die Guelfen gekämpft, während die reichstreuen Ghibellinen seine Anhänger waren. Das würde ja nach der soeben vorgeschlagenen Namengebung bedeuten, der König habe gegen die Kirchenchristen gekämpft. Das aber widerspricht doch der Tatsache, dass Heinrichs Kampf gerade gegen die Ketzer gerichtet war. Sehr richtig. Die Auflösung dieses scheinbaren Dilemmas ist jedoch sehr einfach zu finden. Man erwäge Folgendes. Die Geschichte von Heinrichs Italienfahrt wurde in ihrer Sinngebung aus zwingenden Gründen total verfälscht. Die wirkliche Bedeutung des königlichen Eingreifens in Italien durfte von den Vätern der Fälschungsaktion nicht aufgehellt werden. Mit anderen Worten, die wahre Natur der Parteigegensätzlichkeit durfte in der tendenziös übertünchten Überlieferung nicht mehr durchschimmern. Nachdem die Fälscher A gesagt hatten, mussten sie auch B sagen. Nachdem man in der Überlieferung das italienische Abenteuer so umgefälscht hatte, dass Heinrich das Imperium erneuern wollte, konnte man natürlich unmöglich den König das Schwert gegen seine Anhänger, die Reichstreuen, die Ghibellinen, schwingen lassen. Man muss eben auch bei Geschichtsfälschungen konsequent sein. Kaiser Heinrich musste also in der gefälschten Überlieferung, nicht in der wirklichen Geschichte, gegen die Guelfen und gegen den Papst kämpfen. Als imaginärer Imperator blieb ihm in den zurechtgebogenen Quellen gar keine andere Wahl. Das obige angebliche Dilemma löst sich, wie wir nunmehr sehen, durch die Tatsache, dass die Parteibezeichnungen Ghibellinen, Guelfen erfunden und willkürlich angewandt worden sind. Historisch-kritisch gesehen bleibt es also bei unserer Feststellung, Heinrich hat in der Tat gegen die Kirchenfeinde, die Ketzer, gekämpft. Er kam über die Alpen als Werkzeug der französischen Nationalkirche. Und es war notwendig, dass er kam, denn die Regionalkirchen Oberitaliens standen mit den Ketzern vielerorts in heftigem, offenen Kampfe und waren auf Hilfe angewiesen. Der Kampf wurde von den Parteien mit wechselndem Erfolge geführt. Einen entscheidenden Sieg errangen auch die Kirchenfürsten nicht, Heinrich der VII. Aber sah die heimatliche Erde nicht mehr wieder, sondern sank unter dem Lärm der streitenden Parteien in ein frühes Grab. Wenn uns die Quellen zu berichten wissen, Heinrich sei am Ende seines Lebens gegen Papst Clemens in Opposition gedrängt worden, so mag in diesen Darstellungen schon ein Körnchen Wahrheit verborgen liegen, denn auch bisherige gute Freunde können sich erfahrungsgemäß entzweien. Nur muss man sich hüten, Ursache und Verlauf der Entzweiung wörtlich so hinzunehmen, wie die Quellen sie darstellen. Was immer mit den Generalergebnissen nicht in Einklang steht, wird als gefälscht ausgesiebt werden müssen. Das nächste Heft wird unter dem Titel »Die Entstehung der katholischen Universalkirche« zuerst die weiteren Versuche zur Durchsetzung des französischen Nationaldogmas unter Ludwig von Bayern und Karl IV. Und dann die Umwandlung des Gallikanismus in den Romanismus schildern.